Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. Ja, dann herzlich willkommen heute am Mittwoch, dem 5. März 2014 in der wöchentlichen Mumble-Konferenz der AG Geldordnung und Finanzpolitik. Wir gehen erstmal durch die gesamte Organisation im Pad durch. Erst zum Festlegung des Versammlungsleiters. Ich schlage mich selbst vor. Gibt es Gegenrede oder Gegenvorschläge? Dann ist das so beschlossen. Die Aufnahme wird von Piratus gemacht. Wortmeldungen machen wir erstmal im Mumble-Chat. Wir kommen zur Verabschiedung des Protokolls der letzten Sitzung. Gibt es dazu etwas zu sagen? Wir hatten in letzter Zeit ein paar Anregungen, dass etwas deutlicher mitprotokolliert wird und dass auch die Leute, die Eingaben machen ins Pad, wenn sie ich schreiben oder so, dahinter in Klammern setzen, wer denn ich ist, damit das nachher nachgehalten werden kann und damit Leute in der Lage sind, darauf zu reagieren auf der Mailingliste oder so. Gut, wenn es dazu nichts zu beanstanden gibt, dann ist das Protokoll damit beschlossen. Der nächste Punkt wäre die Übersicht über offene Aufgabe und Projekte. Gibt es da etwas Neues? Dann würde ich vorschlagen, dass wir den Punkt überspringen und vielleicht nächstes oder übernächstes Mal wieder durchgehen. Protokollführer würde ich sagen, machen wir wie immer alle und dann brauchen wir noch jemanden, der es ins Wiki kippt. Wer macht das? Mach ich. Danke, Rolf. Gut, dann kommen wir zur Festlegung der Tagesordnung. Wir haben momentan 1, 2, 3, wenn ich zählen kann, 3 Tagesordnungspunkte. Wollen wir die der Reihe nach machen oder wollen wir Punkte verteilen? Ich wäre danach dafür, dass wir es der Reihe nach machen. Gibt es da Gegenrede? Dem ist nicht so, dann machen wir es der Reihenfolge nach. Abstimmung über der Lebensweg von Staatsanleihen. Bitteschön. Jawohl, ja, hier bin ich. Also, der Link steht drin, der Artikel ist ja mittlerweile bekannt. Ich habe die Inspiration von Wischer eingebaut, so gut ich konnte. Ich hoffe, Wischer hat mal drüber geguckt. Das Einzige, was ich eigentlich nicht wirklich übernommen habe von ihm, war, er wollte einen Sprung in der Reihenfolge der Absätze noch vollziehen. Das habe ich mal drin gelassen, weil ich sehe da auch irgendwie eine Art roten Faden. Zur Not müssen wir dann nachher nochmal drüber quatschen, aber es ist jetzt, glaube ich, nicht wirklich gravierend, in welcher Reihenfolge die Absätze stehen. Ja, ansonsten hätte ich gerne noch ein kurzes Feedback, falls jemand noch irgendwas hat. Rechtschreibfehler, bin ich ein Loser. Also wenn da jemand was sieht, bitte korrigieren. Und ansonsten würde ich jetzt noch über das Fazit unten abstimmen. Da haben wir 3 verschiedene Varianten. Die ursprüngliche steht da in weiß und dann vom Thomas, die in, was ist es? Ich habe es jetzt nicht vor mir, also ich glaube orange oder gelb oder so. Und unten drunter vom Wischer das in grau. Da müssen wir noch drüber abstimmen, was gewünscht wird. Und dann würde ich das Ding drum bitten, dass es zur Abstimmung im Wiki als, wie heißt es, Konsens oder Einheitsmeinung oder wie auch immer der AG wird. Jo, das war's von mir. Dann würde ich vorschlagen, dass wir einfach uns kurz die Der Link zum Pad findest du oben im C des Kanals. Und dort findest du dann in Zeile 64 den Link zum eigentlichen Artikel. Oder jetzt im Chat. Ich schlage vor, dass wir einfach kurz uns Zeit nehmen, die 3 Fazits durchzulesen und dann können wir unsere Punkte verteilen. Es sei denn, jemand hat noch Diskussionspunkte. Ja, es ist natürlich jetzt schade, dass Wischer nicht da ist. Er war ich der Einzige, der da irgendwie Input geliefert hat. Aber mein Gott, wie gesagt, ich habe fast alles übernommen, was er vorgeschlagen hat. Also er hat zum Beispiel sich darüber beschwert, dass da unten Zinsen steht für die, für den Coupon der Staatsanleihe und dann habe ich halt erklärend noch dann einen Coupon hingeschrieben. Mir ging es, als ich das geschrieben habe, und ein großer Teil ist ja auch vom Axel, hauptsächlich darum, dass es so verständlich ist, also dass die Leute sich da wiederfinden auch ein bisschen und damit einen Bezug dazu kriegen, was man da schreibt, weil es doch schon ein bisschen komplexer ist. Aber das passt jetzt so dadurch, dass ich es halt jeweils immer in Klammern dazu geschrieben habe. Gibt es noch jemanden? Wo sind denn die 3 Versionen? Ganz unten, wenn du liest Fazit, wenn du auf der Seite, auf der Wiki-Seite ganz nach unten scrollst, steht Fazit, dann steht ein Vorschlag von Thomas Weiß und ein Vorschlag von Wischer. Das sind unten diese Kästchen, die farblich markierten. Reden wir über das Pad oder reden wir über Wiki? Wiki. Zeile 64 im Pad ist ein Link auf das Wiki und im Wiki ganz unten stehen drei Fazits. Ja, so momentan sieht so aus, als hätte die Version Wischer plus 5. Reicht dir das an Meinungsbild oder sollen wir das mit offizieller Zeitangabe machen, Piratus? Das reicht mir nicht. Klar reicht das. Also dann lösche ich die anderen beiden raus und dann würde ich das, was da jetzt dann gleich steht, bitten, ich weiß jetzt nicht, wie der formale Akt ist, da kann Rudi vielleicht helfen, also hier zur Abstimmung zu stellen, damit es dann im Wiki eine Woche abgestimmt wird, ob es hier Mehrheitsmeinung werden soll. Darf ich mal fragen, wer hat diesen Satz geschrieben, Staatsanleihen sind eine Form der staatlichen Geldbereitstellung? Also das Fazit habe ich da nicht hingeschrieben, das war Axel, also das Oberste, das Weiße. Und die anderen beiden stehen dabei, wer es war. Also ich weiß nicht, welchen du jetzt gerade gelesen hast. Ich habe gerade beim Fazit die erste Zeile, weil Staatsanleihen sind eine Form von der staatlichen Geldbereitstellung. Das stimmt ja gerade nicht. Sie sind Staatsanleihen, kann sagen, sind eine Form dann der Geldvernichtung. Nur die Kreditphase. Es kommt darauf an, wie die Staatsanleihe in die Welt kommt und wie sie weiter sich entwickelt. Im ersten Schritt kannst du sagen, ist eine Staatsanleihe, wenn sie durch eine Bank erfolgt, eine Geldschöpfung. Und da wird es passieren. Aber es wird ja dann, die Forderung gegen den Staat wird ja verbrieft und wird dann an Nichtbanken zum Beispiel verkauft. Und durch den Verkauf der Nichtbanken wird das vorher geschöpfte Geld wieder vernichtet. Das heißt praktisch, diese Staatsanleihen sind eine Form der staatlichen Geldbereitstellung. Das stimmt ja gerade nicht. Lies doch mal, wie Wischer gerade angemerkt hat, das letzte Fazit, die ersten beiden Punkte. Vom Wischer. Genau. Hier ein Alternativvorschlag von Wischer. Genau. Und da die ersten beiden Spiegelstriche. Das ist ja genau das, was nicht stimmt. Bei der Herausgabe von Staatsanleihen findet Geldschöpfung zu Händen des Staates statt. Das ist ja genau nicht der Fall, sondern der Punkt ist ja der, nicht bei der Herausgabe der Staatsanleihe, sondern bei der Kreditvergabe an den Staat. Praktisch weil der Staat zu den Nichtbanken zählt, ist praktisch eine Kreditvergabe an den Staat, ist eine Geldschöpfung wie jede andere Kreditvergabe auch an eine Nichtbank. Das ist Punkt 1. Im zweiten Zug, die Staatsanleihe, das heißt, wenn die Forderung an den Staat verbrieft wird und verkauft wird, das ist das, was man Staatsanleihe nennt, da findet wieder die Geldvernichtung statt. Das heißt praktisch, dass die Aussage, bei der Herausgabe von Staatsanleihen findet eine Geldschöpfung statt. Das ist ja genau falsch. Also hast du den Artikel eigentlich komplett mal gelesen? Nein, ich habe ihn gar nicht gelesen. Ich habe nur jetzt die Zusammenfassung. Weil da wird das genau beschrieben, wie es abläuft. Also du gehst jetzt davon aus, dass der Staat eine Nichtbank ist, aber es geht hier um Zentralbankkonten. Ja, es sind insgesamt, glaube ich, 420 des Bundes bei der Zentralbank. Und über die läuft das ab, so wie es eigentlich in dem Artikel beschrieben ist. Das spielt ja keine Rolle, ob das Konto jetzt bei der Zentralbank ist oder nicht. Der entscheidende Punkt ist, ist der, dass praktisch die Herausgabe der Staatsanleihe ist wieder die Geldvernichtung. Die Kreditvergabe ist die Geldschöpfung. Herr Arne, genau das ist mit der Herausgabe der Staatsanleihe gemeint, die Kreditvergabe. Jetzt kann man drüber nachdenken, ob das verwirrend ist, da gebe ich dir recht. Das ist nicht verwirrend, das ist grundlegend falsch. Und das Arne, hör mir zu. Herausgabe von Staatsanleihe ist gemeint, dass die Bank die Staatsanleihe vom Staat kauft und damit eine Kreditgeldschöpfung stattfindet. Genau das ist gemeint. Genau das, was du gesagt hast. Genau das ist gemeint. Es ist nicht falsch, sondern man kann es vielleicht genauer formulieren. Die Frage ist es für das allgemeine Verständnis des Artikels zielführend, das noch genauer zu formulieren? Ja, meines Erachtens ja, weil es ja letztendlich um die Krux geht. Verstehst du, würde das Geld beim Staat bleiben? Das heißt, Arne, laber nicht so viel, denk dir eine alternative Formulierung aus, was jetzt da rein kann. Brauchst du zwei Worte oder so einfügen oder was? Dann ist es so gut. Bei der Herausgabe bei von der Primäremission. Du müsstest dann sagen, bei der Kreditvergabe von Banken an den Staat findet eine Geldschöpfung statt. Das wäre der korrekte Satz. Und jetzt mit Staatsanleihe? Und Staatsanleihen in Banken sind eine Form staatlicher Geldbereitstellung. Das ist dann praktisch wieder, das ist genau nicht der Fall, sondern da wird das Geld wieder vernichtet. Und du schreibst ja dann in dem dritten Spiegel, das heißt, es sind Staatsanleihe stellen eine staatlich garantierte Anlageform dar. Das ist ja, ich sag's mal, genau richtig. Das ist ja genau richtig. Aber das ist ja genau die Form der Geldvernichtung. Die steht im fünften Anstrich. Im vierten, im dritten. Hier im fünften. Ja, genau. Da wird's ja gesagt. Und das steht natürlich im Widerspruch zum ersten. Nee, das ist, du verstehst es nur anders als alle anderen. Das ist das Problem. Was haltet ihr davon, Herausgabe in Primär- oder erste Herausgabe oder so zu schreiben? Bei der Herausgabe von Anleihen durch den Staat. Du rettest es nicht. Und zwar, der Fachbegriff ist ja Emission, die Emission von Staatsanleihen. Und dieses Emissionsgeschäft läuft, wenn du willst, wenn es über Banken läuft, läuft in folgenden Schritte. Entweder organisiert die Bank das nur oder sie kann es auch vorfinanzieren. Meinetwegen, der Staat kriegt einen Kredit von 100 Millionen. Die Forderung gegen den Staat wird verbrieft und wird dann verkauft. Das nennt man Emission oder Herausgabe von Staatsanleihen. Die Staatsanleihe selbst ist das Wertpapier, ist die Forderung, ist die verbriefte Forderung gegen den Staat. Deshalb, dich rettet nichts. Sobald du den Begriff Staatsanleihe verwendest, redest du über die Vernichtung vom Geld. Das ist wie das Sparen. Du kannst sagen, Sparen ist eine temporäre Geldvernichtung. Sparen auf Bankkonten, das ist wichtig zu betonen. Sparen im Sparstrumpf nicht. Ich hätte eine Frage zur Formulierung. Es ist doch so, dass Staaten diese, ich nenne es jetzt einfach mal Papiere schaffen, die wir Staatsanleihen nennen, die werden an eine Bieterbank gegeben und die Bieterbank gibt dafür im Gegenzug eine Gutschrift auf dem Konto der Bieterbank an den Staat. Das ist Geld. Mit dem Geld kann der Staat also dann was machen. Wenn die Staatsanleihe dann von irgendjemandem wieder an den Staat zurückgegeben wird, bei Fälligkeit, dann wird erst Geld vernichtet. Oder bin ich da naiv? Nein, das stimmt schlicht und einfach nicht. Wenn du schöne T-Konten aufmalst, kannst du das wunderbar machen. Mach mal bitte zwei T-Konten, ein T-Konto auf der Habenseite und ein T-Konto auf der Aktiva-Seite und ein T-Konto auf der Passiva-Seite. Und das T-Konto auf der Aktiva-Seite nennst du meinetwegen Forderung an Staat oder Kredit an Staat und das andere Konto auf der Passivseite Girokonto Staat. Okay? Bei der Kreditvergabe hast du jetzt den Buchungssatz, meinetwegen 100 Millionen Kreditkonto Staat an Girokonto Staat. So, das wäre die normale Geldschöpfung, hier findet die Geldschöpfung statt. Wenn du jetzt aber sagst, ich möchte die Kreditforderung verbriefen, dann hast du eine Buchung, Kredit, dann hast du eine Staatsschuldverschreibung an, nämlich praktisch 100 Millionen an Kreditforderung. Die Kreditforderung ist raus aus der Bilanz von der Bank und die hat jetzt ein Wertpapier, nämlich die 100 Millionen Staatsschuldverschreibungen. Und wenn dieses Wertpapier jetzt verkauft wird, dann hast du folgenden Buchungssatz. Du hast den Buchungssatz auf dem Sollkonto von Girokonto Käufer, meinetwegen, der kauft meinetwegen 1 Million, 1 an Staatsschuldverschreibungen bei der Bank 1 und das ist praktisch die Vernichtung vom Chiralgeld wieder. Und wenn alle, wenn alle Staatsschuldverschreibungen dann an Nichtbanken verkauft werden, dann ist die ursprüngliche Geldschöpfung wieder total vernichtet. Und dieses Spiel, das wird jetzt bei der Rückzahlung, hast du dann, bleibt neutral, da hast du dann die Buchung 100 Girokonto Staat im Soll an 100 Girokonto praktisch Halter der Staatsschuldverschreibung. Und das heißt praktisch bei der Rückzahlung, da tut sich gar nichts mehr. Da bleibt die Geldmenge neutral. Arne, aber es gibt doch durchaus einen gewissen Anteil von Staatsanleihen bleibt ja im Bankensektor. Und ich glaube, um diese Frage geht es. Also die ist zwar verbrieft, aber die wird standardmäßig verbrieft, aber die verbleibt im Bankensektor. Ich denke, es gibt begründeten Anlass zu der Annahme, dass das so ist, dass ein relevanter Anteil im Bankensektor bleibt. Du hast völlig recht und für den Fall gilt es nicht. Für den Fall gilt es nicht. Das gilt auch nicht praktisch bei denen, die bei der Zentralbank landen. Aber du musst dann sagen, dafür hätte ich sie nicht unbedingt verbriefen müssen. Normalerweise praktisch, ob du eine Buchforderung oder eine verbriefte Forderung hast, ist eine Frage dann des Handelns, dass ich es auf dem Markt handeln kann. Wenn ich es aber praktisch eine Kreditforderung sowieso im eigenen Bestand halten möchte, dann muss ich sie nicht verbriefen. Habe ich jetzt wieder was Falsches gemacht? Nein, allerdings bin ich etwas verloren, persönlich. Wischer, kannst du die Kritik von Arne einbinden? Nee, war über meine 30 Sekunden Zuhörerspanne. Jupp, Arne, wenn du das klären möchtest, wäre es vielleicht eine Idee, einfach die Buchungen, so wie du sie analysierst, einfach mal auch zusammenzuschreiben und als Kritik reinzusetzen, mit einem Alternativvorschlag zur Formulierung unten. Okay, erst Piratos und dann Rudi. Ja, ganz kurz, ich würde auch vorschlagen, Arne, lest einfach mal diesen ganzen Artikel durch und schreib mal über die Mailingliste deine Kritik daran. Dazu hatte ich zwar die ganze Zeit schon aufgerufen, aber du hast das anscheinend übersehen. Und wenn du hier doch bedeutende Kritik hättest, dann sollten wir das vorher klären. Ja, ich muss mich da entschuldigen. Der Punkt ist nur der, ich bin so in meinem anderen Projekt eingebunden, dass ich mehr oder weniger die Mailingliste nur ganz vereinzelt lese. Naja, jetzt hast du ja sozusagen dich nach außen artikuliert und kannst jetzt keinen Rückzieher machen. Jetzt musst du auf jeden Fall deine Kritik hier so vorbringen, dass sie für alle verständlich wird, weil sonst bringt das uns ja nichts weiter hier. Wir wollen ja hier eine gemeinsame Meinung finden und wenn du da eine andere Meinung hast, dann müssen wir die verstehen. Ja, das akzeptiere ich. Das ist völlig richtig. Gut, dann Rudi. Ich weiß gar nicht, ob es Sinn macht, das zu sagen, aber Arne, dieser Artikel existiert seit fast 2 Jahren und ich begreife das einfach nicht, wie es angehen kann. Du bist ja nun auch schon mindestens so lange in AG, dass du den noch nie gelesen hast. Es gibt nur manches, das ich nicht gelesen habe. Ich habe für mich nie in Anspruch genommen, dass ich alles lese, alles verstehe, alles kann. Es hat sich jetzt zufällig durch die Diskussion hier ergeben, dass ich mit dem Artikel in Berührung kam. Sorry. Ich glaube, dass das grundsätzlich kein Problem ist, Arne. Das kann jedem mal passieren. Wie gesagt, Wischer hat jetzt einen Alternativvorschlag noch ins Ding reingeschrieben. Das steht ja auch unten bei ihm als Alternativvorschlag da. Ansonsten würde ich sagen, macht ihr das über die Mailingliste am schlauesten. Und jetzt stellt sich die Frage, wollt ihr quasi das noch abwarten, bis da die Klärung im Verlauf der Woche über die Mailingliste dann eintritt? Oder wollt ihr das jetzt schon zur Abstimmung stellen mit dem Alternativvorschlag von Wischer? Nee, das macht alles keinen Sinn. Also das verschieben wir jetzt einfach noch eine Woche. Ich hab's nicht eilig mit dem Artikel und von daher, dann machen wir das nächste Woche weiter. Und ich hoffe, dass der Arne innerhalb der Woche Zeit findet, das vielleicht mal sich den Artikel durchzulesen und dann sein Feedback zu geben. Ja, hier versprochen. Ich lese mir den Artikel durch und du bis auf Buchungsebene runter sagen, wie das gebucht wird und das versteht man. Wunderbar, dann haben wir das auf nächste Woche verlagert und kommen... Kleine, ja, wenn wir schon mal hier sind, ganz kurz, Piratus, im Ende, Tod der Staatsanleihe, steht immer noch, dass am Ende der Laufzeit der Gläubiger das Geld in Höhe des vollen Nennwerts züglich des darauf zu zahlenden, vorher stand Zins, jetzt steht Coupon da. Nee, der Coupon wird in den Rhythmen ausgezahlt, wie so das halt angelegt ist, entweder jährlich oder irgendwelche, nach irgendwelchen Tagen. Und nicht prinzipiell beim Ende der Laufzeit. Ja, ich glaube, es gibt beides, oder? Es gibt aber praktisch, einmal hast du die Wertpapiere, die ein Coupon haben. Das Coupon ist nichts anderes als der Zinsschein. Das heißt, der Coupon verbrieft das Recht auf die Zinszahlung, um es praktisch klar auszudrücken. Und da steht dann drauf, dass praktisch pro Coupon kriegst du dann für, der hat ein ganz bestimmtes Datum, an dem und dem Datum kriegst du für den Coupon so und so viel Euro. Das ist praktisch der Couponanteil. Es gibt aber Staatsanleihen, das sind Nullzinsanleihen, und zwar, da wird praktisch der gesamte Zins für die Laufzeit, der wird am Anfang schon vom Kaufpreis abgezogen. Das heißt, du kaufst meinetwegen eine Staatsanleihe von 1.000 Euro oder 100.000 Euro und bezahlst mit nominal wäre 100.000 Euro und bezahlst aber nur meinetwegen minus x Prozent. Und dieser Abschlag ist der Barwert der Zinsen. Genau, aber beides ist was anderes als das, was hier in dem Artikel steht. Darauf wollte ich nur hinweisen. Ja, okay, das kann ich ja noch irgendwie anpassen. Ich weiß noch nicht, wie ich das... Ich lasse einfach den Coupon raus. Ja gut, dann, wie gesagt, machen wir weiter. Wenn, ansonsten vertagen wir uns das mit dem Thema und machen weiter. Gut, dann würde ich vorschlagen, gehen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt über. Und zwar, Christian Felber kommt. Es wurden zwei Termine vorgeschlagen. Am 9.4., das ist ein Mittwoch, und der 15.4., das ist ein Dienstag. Und es steht noch die Frage aus, ab wie viel Uhr wir das haben möchten. Ich habe folgende Informationen vorab zum Inhalt und für das Organisatorische des Vortrags und der Podiumsdiskussion der anschließenden bereits ausgemacht. Ich habe angefragt, dass wir nach dem Veröffentlichen seines neuen Buches vom 17.03. Das Titel ist Geld, und da geht es eben grob über die finanziellen Aspekte eines gemeinwohlorientierten Geldsystems. Da geht er darauf ein, zum Beispiel, dass nicht der Zins allein schuld ist, sondern Renditeansprüche allgemein und wie man quasi, wie das momentane System funktioniert und was da das Problem an dem Ganzen ist. Deswegen wäre die Grundlage der Diskussion also das Buch, da wollen wir dezidiert darauf eingehen, und dann natürlich auch, wie soll ein Geldsystem in einer Gemeinwohlökonomie aussehen, beziehungsweise wie sind die Rahmenbedingungen. Da ich das Buch noch nicht gelesen habe, kann ich da noch nichts Genaueres dazu sagen, so viel zum Inhalt. Und ich habe ihm zugesagt, dass wir eine Woche vorher schauen, dass wir schon mal ein Fragepad einrichten, damit er sich schon mal darauf einstellen kann, was für Fragen so von unserer Seite kommen, und dass wir das quasi vielleicht auch schon in seinem 20- bis 40-minütigen Vortrag am Anfang bereits darauf eingehen kann. Jo, so viel von meiner Seite. Wie sieht's aus? Wann wollen wir ihn lieber haben? Nicht alle auf einmal. Wir sind beide Termine recht. Du als... Ja, das ist bei mir prinzipiell genauso. Ich soll bloß heute Abend zurückschreiben, welcher Termin uns lieber ist, damit wir das dann konkret ausmachen können. Ich wäre für den 15. 2015, glaube ich, ne? Ist eine gute Zeit. Das wäre auch mein persönlicher Vorschlag. Matthias, du kannst uns gerne im Chat schreiben. Wir lesen dich. Ich habe nebenbei bemerkt, diesen Vorschlag, meine Weiterentwicklung seiner Idee des Gemeinwohlradar hier reingepackt. Da kann man nämlich sowohl praktisch negative Werte, das wäre der äußere Ring, und positive Werte, das wäre der innere Ring, ausdrücken. Und das ist dann praktisch so eine Kombination von Radardiagramm und Zielscheibe. Das heißt, je mehr die Punkte, das sind die einzelnen Werte, je enger die zusammengehen in die Mitte der Zielscheibe, je besser ist praktisch die Gemeinwohlorientierung getroffen. Die einzelnen Achsen sind die Kriterien und wie weit diese Kriterien erfüllt sind. Das klingt gut. Wo ist der Link dazu? Das habe ich in diesem Paper, das habe ich noch nicht veröffentlicht. Da bin ich gerade dabei am Schreiben. Und ich würde gerne, wenn es keine Einsprüche gibt, mit ihm diese Idee mal diskutieren. Oh, jetzt schon Einspruch. Was meinst du? Jetzt schon Einspruch. Warum? Weil es eine Diskussion wird, bei der ich und wahrscheinlich viele andere nicht zuhören können. Und warum? Es geht ja eigentlich um seine Ideen. Weil es wahrscheinlich in irgendwelchen Bahnen läuft, wo keiner mehr mitkommt. Ganz einfach. Okay, das heißt, ich könnte den Abschnitt, den ich zu dem Thema geschrieben habe, den könnte ich ja vorab mal ins Wiki stellen oder so. Es geht schlicht und einfach daher. Bloß kurz, ich möchte nur die Arbeit im Prinzip soweit vereinfachen. Mach das, hau das ins Wiki rein und dann kann man einfach zuschicken direkt. Oder wir können auch gerne deine Frage im Pad verlinken. Das Pad können wir auch jetzt bald schon aufmachen. Und dann hat der alle Zeit der Welt, um gegebenenfalls darauf einzugehen. Ich würde es nur dringlichst vermeiden, dass Arne und Herr Felber sich 30 Minuten lang unterhalten und danach die Sitzung beendet ist. Nö, das ist, glaube ich, sowieso nicht geplant. Von daher, also, wie gesagt, wir wollen auch schauen, dass möglichst viele von den Sachen im Vorfeld schon klar sind, von der Fragestellung her, dass einfach das Ganze gut planbar wird und dass er, wie gesagt, auch schon die Möglichkeit hat, in seinem Vortrag, den er ja dafür konzipiert oder beziehungsweise leicht abändert, bereits schon auf einige Punkte da eingehen kann, sodass wir einfach so uns wirklich dann auf die tiefen Fragen konzentrieren können. Das wäre so mein Wunsch. Aber ein 30-minütiges Zwiegespräch halte ich auch nicht für sinnvoll. Weiß nicht. Das war auch gar nicht meine Absicht. Es geht darum, dass die Ideen, die Felber hat, wie kann man die jetzt so bringen, dass man tatsächlich von einer Bilanz reden kann. Was Felber zurzeit macht, er nennt zwar die Sache Gemeinwohlbilanz, aber technisch gesehen ist es keine Bilanz. Und aber ich glaube, dass man trotzdem diese Idee retten kann, weil die Idee ist natürlich gut, dass man sagt, wir wollen nicht nur die vermögensrelevanten Geschäftsvorfälle dokumentieren und praktisch bilanzieren, sondern wir wollen das Unternehmen in seiner Bedeutung für die Gesellschaft reflektieren. Ich habe mich gerade zu Wort gemeldet. Ich würde auch Arne empfehlen, pack das alles in ein Wiki, deine Idee. Hast ganz schön viel zu tun nächste Woche. Und weil dann ihm das vorab zu schicken, macht sehr viel Sinn, weil das ja wirklich ins Detail geht und die meisten Leute, die dann zuhören werden, werden ihn noch gar nicht richtig kennen. Und wenn wir dann so ins Detail gehen und in Bilanzen reinrennen, glaube ich, könnte das ziemlich langweilig für die meisten Zuhörer werden. Von daher konfrontiere ihn vorher damit. Ja, schick ihm eine Mail mit dem Link zum Wiki. Er soll sich das durchlesen und dir direkt ein Feedback geben, sodass ihr vorab schon mal das durchdiskutiert habt, um dann vielleicht den Konsens dann noch zusätzlich zu präsentieren am Schluss dieser ganzen Veranstaltung. Das fände ich eine gute Sache. Dann hätten wir auch einen schönen Abschluss. Jo. Wunderbar. Dann gibt es noch weitere Fragen? Sonst würde ich im Prinzip jetzt als Antwort schreiben, dass am 15.04. wir das am liebsten hätten um 20.15 Uhr, damit alle Leute, die berufstätig sind, da teilnehmen können und vorher noch in der Lage sind, vielleicht die Tagesschau anzuschauen. Wir würden das Technische dann mit ihm einfach eine halbe bis dreiviertel Stunde vorher schon mal abklären. Matthias, wie lange hast du normalerweise vorher mit denen schon im Wiki gecheckt, ob das passt? Reicht eine halbe Stunde oder ist eine Stunde schlauer? Schreib's einfach ins... Sorry? Also im Regelfall nicht an dem Tag davor, sondern also nicht am selben Tag, sondern einen Tag davor oder so, das mal einrichten und mal testen. Ja, oder das von mir aus eine Woche davor, keine Ahnung. Ich habe das schon mehrfach gemacht bei Leuten, die hier in Mumble in der Diskussion macht, habe auch denen geholfen, dies einzurichten. Und wir haben es eigentlich immer so gemacht, dass man ein paar Tage vorher praktisch die Installation gemacht hat, dass man getestet hat, dass es alles funktioniert. Und dann muss nicht sehr lange vorher, was soll man denn machen? Natürlich, man kann so ein bisschen Smalltalk noch machen, aber auch man muss dann nicht mehr groß vorher das testen. Arne, du könntest ja die Installation mit Felber machen und in dem Vorgespräch, ich erinnere mich, wie du damals mit Werner auch fast eine Stunde geredet hast, kannst du vielleicht deinen Wünschen nachgehen mit ihm? Ja, würde ich gerne machen. Also ich habe bereits eine detaillierte Installationsanweisung mit Papagei als Test und so weiter an die geschickt und die Assistentin von Felber meinte, das mit der Technik scheint wunderbar zu funktionieren. Also schätze ich tatsächlich, dass ich mich einfach mit der einen Tag vorher nochmal kurz treffe und zusammensetze. Aber das kannst natürlich auch gerne du machen, Arne. Mach's zusammen, keine Ahnung. Ja, wir können das gerne zusammen machen, das ist kein Problem. Allerdings, so wie ich das verstanden habe, ist das die Assistentin von ihm, die das Ganze einrichtet und das testet und Felber setzt sich dann an den PC eine Viertelstunde vorher und so. Wir machen kurz Smalltalk, wie wir kurz organisatorisch und um 20.15 Uhr geht das los. Also so glaube ich, dass das stattfinden wird. Also keine Chance für ein Gespräch vorher, sondern nur mit der Assistentin? Das weiß ich nicht, aber ich kann das ja mal fragen. Das ist kein Problem, also die Frage kann man natürlich stellen. Was möchtet ihr dann als Anregung, dass ich dort... ich habe schon Push-to-Talk und so, habe ich Ihnen schon Bescheid gesagt. Danke, Rudi. Soll ich quasi den Wunsch äußern, dass Arne, falls Felber Interesse hätte, dann im Vorfeld kurz das andiskutieren möchte? Es war meistens war es so, wenn man im Rahmen des Tests redet man natürlich dann auch ein bisschen und dann ergibt sich ein Gespräch oder es ergibt sich nicht und man drängt es ja auch niemandem auf, sondern das hat sich einfach so ergeben. Gut, dann sage ich dir einfach Bescheid, wann wir den Soundcheck machen, dann bist du da auch da und dann ergibt sich ein Gespräch oder nicht. Gut, dann noch eine Frage. Ja, bitte. Wer hat denn hier vor, das Buch sich zu holen und vorher zu lesen? Ich? Sonst noch jemand? Wie heißt sein neues Buch? Geld, die neuen Spielregeln. Moment, ich verlink's schnell. Liz Impet in Zeile 87. Jetzt auch im Mumble-Chat. Also wir müssen auf jeden Fall dann noch davor einen Appetizer für die Bundeswebseite schreiben. Da wäre es dann natürlich auch ganz günstig, wenn man ein paar Zeilen aus dem Buch hätte, die man da mit anführen könnte, als Thesen oder so. Wunderbar, also was ich am liebsten machen würde, ist, ich würde am liebsten schon, innerhalb von einer Woche die Ankündigung auf die Seite draufhauen und dann den Artikel in einem Punkt ändern, dass man quasi noch einen Link auf das, auf eine Kurzsynopse macht vom Buch. Geht das, Wischer? Ich denke drüber nach, also wichtig wäre es eigentlich schon, dass wenn die Ankündigung ist, dass sie nicht zu weit da im Voraus ist, sondern schon kurz davor. Okay, also ich weiß bloß, wie das hier in München bei den Nicht-Online-Konferenzen gemacht wird. Und die machen immer Monate im Voraus große Aushänge mit Christian Felber kommt oder Nico Pech kommt und so. Und dann ist das immer ziemlich ausgebucht, was die da machen. Aber das sind halt Lokalveranstaltungen und keine Online-Veranstaltungen. Jetzt ist die Frage, du sagst, es ist schlauer, wenn das kurzfristig ist. Ich glaub dir das. Ja, das kommt immer drauf an, wie das auf der Webseite drauf ist, ne? Ich weiß es jetzt nicht, man könnte natürlich separat einrichten, dass oben ein Header ist oder so, wo dann wochenlang die Veranstaltungshinweis drin ist. Bisher haben sie es aber nicht gemacht, sondern es wurde einfach nur normal raufgepackt in den Bound-Flow quasi der Beiträge und dann rutscht es halt nach einer Weile nach unten und ist dann nicht mehr sichtbar. Deswegen hat es keinen Sinn gemacht, bisher das irgendwie 3 Wochen vorher raufzupatschen. Ich habe gerade das Inhaltsverzeichnis gelesen und nach dem Inhaltsverzeichnis geht es sehr viel mehr. Dann glaube ich, ist dieses Gemeinwohlradar, was ich hier habe, würde gar nicht passen, sondern wir reden da über die Währungsordnung. Das ist ein ganz anderer Aspekt. Richtig, allerdings natürlich auch, wie funktioniert Geld im Rahmen einer Gemeinwohlökonomie? Und da gehören natürlich die ganzen Sachen wie Gemeinwohlbilanzen, Steuersystem und diese Geschichten mit dazu. Ich habe mal gerade das Inhaltsverzeichnis gelesen, aber ich würde dann wirklich vorschlagen, weil das ist natürlich ein sehr interessanter Aspekt, was er hier auch hat, dass wir uns da tatsächlich aufs Währungssystem beschränken, weil das ist für 2 Stunden ist das Thema genug. Und da sehe ich eine ganze Reihe von Dingen, die ich im Rahmen meines Vorschlags gemeinwohlorientierte Währungsinfrastruktur auch habe. So, also ich glaube auch, dass wir relativ hart am Thema bleiben werden. Und wie gesagt, die Idee war ja, dass wir vorwiegend über diese Thematik sprechen und dann eben im Übergang quasi zu beschreiben, wie funktioniert das in einer Gemeinwohlökonomie, dass das quasi so das Add-on wird am Ende. Weil die Vorstellungen, wo er vorstellt, wie Gemeinwohlökonomie funktioniert, da gibt es die ganzen verschiedenen regionalen Wirtschaftsgruppen und andere Organisationen, die das bereits entsprechend verteilen, Gemeinwohlbilanzen erstellen und so weiter. Da gibt es auch Online-Vorträge von ihm dazu. Da brauchen wir jetzt keine weitere Erklärung der Gemeinwohlökonomie. Was wir gerne hätten, ist eben tatsächlich diesem neuen Werk seinen Geldaspekten, dass wir uns damit entsprechend tief beschäftigen. Das war auch die Idee, ihn einzuladen. Gut, gibt es noch weitere Beiträge zu dem Tagesordnungspunkt? Gut, dann haue ich nachher die E-Mail raus an die Assistentin und sag Arne Bescheid, wann ich mich mit der zur Vorbesprechung treffe. Und dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt 3, Hürden für Podiumsdiskussionen senken. Thomas. Man hört dich nicht. Da deine Verbindung momentan brüchig ist, werde ich das mal kurz vorlesen. Ich glaube, dass vielen Interessierten für unsere Podiumsdiskussionen und gerade Nicht-Piraten die Hürde Mumble-Installation zu hoch ist. Es sollte doch möglich sein, einen Livestream im Web einzurichten, der ohne Software funktioniert, oder? Dazu kann man per Pad Fragen einbringen. So könnten wir viel besser externe Leute ansprechen mit unseren Podiumsdiskussionen. Jo, Kommentare dazu. Gab es ja bisher, also zumindest den letzten Malen, nannte sich Nebelhorn-Radio. Jetzt weiß ich aber nicht, wie der Stand der Dinge ist, weil Wutze ja nicht mehr so, ja, sich da ein bisschen gefetzt hat, keine Ahnung. Also bisher hat er immer gesagt, dass er für uns zur Verfügung steht. Solange er nicht aus der Partei ausgetreten ist, denke ich, steht dieses Wort. Gut, dann ist ja im Prinzip der Vorschlag zu schauen, gibt's noch eine... Ich meine, das ist ja genau Streaming, also das ist ja auch zeitgleich und dann in der Aufnahme, richtig? Ja. Oh gut, insofern gibt es das, dann ist einfach nur die Frage, wie das eventuell in Zukunft ist, wenn Dinge nicht mehr verfügbar sind, aber momentan passt das. Zugang zum Fragenpad war bis jetzt auch immer möglich über das Nebelhorn-Radio? Im Regelfall hat der Wutze dann so ein, ja auch so ein bekannt, also ein Posting halt gemacht, wo er geschrieben hat, ja, hier kann man was drauf schreiben oder der Bundeswebsite bei einem Announcement oder so. Also das Pad wurde dann auch auf allen Kanälen quasi verbreitet. Gut, dann gehe ich davon aus, dass das passt und dass damit quasi die Eintrittsschwelle entsprechend niedrig ist. Ansonsten, falls Verbesserungsvorschläge existieren, kann man die natürlich einbringen. Bitte? Nur ganz kurz, nachdem wurde dann auch gleich für den 15. habt ihr jetzt gesagt, ne, Bescheid, dass er da sich drauf vorbereitet, dass wir das dann da auch übertragen. Oh, das ist super, danke Piratos. Gut, dann kommen wir zum letzten Tagesordnungspunkt, Sonstiges. Bitte. Ja. So, Rudi hat, glaube ich, heute auf der Mailingliste, muss ein bisschen leiser reden, ein Deutschlandfunk-Feature gepostet. Und zwar habe ich den Link mal reingegeben. Es ist der 7. Tagesordnungspunkt der Empfehlung der Nachdenkseiten. You are not alone. Das ist ein Wortspiel. Aber die Sendung ist echt hörenswert. Deswegen habe ich die hier hereingegeben. Ich weiß nicht, Rudi, hast du die komplett gehört schon? Ich habe sie so etwas mehr als 60% vielleicht gehört, bevor die Sitzung angefangen hat. Also ich habe 80% davon im Auto gehört gestern vorgestern. Und dann danach habe ich mir die erste Hälfte nochmal über den Link angehört. Ja, was ist deine Meinung dazu? Sehr gut. Vorhin hatten wir sie über die Staatsanleihen. Da haben sie einen wichtigen Punkt, ich weiß nicht, ob der auch aufgefallen ist, Rudi. Staatsanleihen sind erst seit 1979 handelbar auf den Märkten. Entschuldige, seit wann? Seit 1979. Also, Rudi, ich hoffe, dass du das genauso gehört hast in der Sendung wie ich. Nee, kann ich mich jetzt nicht dran erinnern. Aber mag sein, dass sie das gesagt haben. Weil Arne, du hast mich ja vorhin irritiert und so weiter. Du bist ja da. Das könnte mir vielleicht sogar das Geheimnis hinter der Irritation von vorhin sein. Aber wie gesagt, ich bin da nicht tief genug drin, um das wirklich abschließend zu bewerten. Sag's nochmal, was meintest du? Irritation? Welche Irritation? Ja, du vorhin gesagt hast, mit den Staatsanleihen, als du deine Kritik bzw. deine Erklärung angesetzt hast. Du hast ja da auch gesagt, es wäre ja nicht notwendig, diese Verbriefung, wenn das nur bei einer Bank oder bei einer Zentralbank dann liegen würde. Und dann habe ich heute in dieser Deutschlandfunk-Feature gehört, dass Staatsanleihen auf den Märkten erst seit 1979 handelbar sind, weil da eine Deregulierung stattgefunden hat. Weißt du davon etwas? Vorher nicht. Vorher gab es einfach nur eine feste Zinszahlung oder ich keine Ahnung, wie es vorher war, aber da scheint ein ganz, ganz wichtiger Umstellungsprozess gewesen zu sein. Das Einzige, was ich beitragen kann, ist hier, dass der früheste Zeitpunkt, an dem eine Handelbarkeit existieren kann, theoretisch, zumindest in Frankreich, 1973 ist. Denn bis 1973 waren Staatsanleihen in Frankreich ausschließlich zwischen der Banque de France, also der Nationalbank Frankreichs, und der Französischen Republik. Und ab dem Gesetz Loi Rothschild Pompidou am 1. Januar mussten Anleihen auf den Märkten begeben werden und konnten nicht mehr direkt zwischen Staatsbank und Staat vonstatten gehen. Das Interessante an dieser Sendung, die ich hier empfehle, ist auch, dass dort halt klar erklärt wird, Kleiner hat gehustet, deswegen musste ich unterbrechen. Also in dieser Sendung wurde auch gesagt, dass das Erste, was privatisiert worden ist, als der Neoliberalismus zu seinem Siegeszug angetreten ist, das Geld war. Ich glaube, dieser Satz ist absolut bezeichnend. Es hat wahrscheinlich, also wie gesagt, ich empfehle einfach jedem dieses Feature sich anzuhören mal. Und das ist ja der Top 4, sonstiges sind jetzt keine großen Reden hier. Also er hat den Fordismus verändert von dem Gegensatz von Kapital und Arbeit, hat er den Kapitalismus transformiert in ein Gläubiger-Schuldner-Verhältnis. Das ist eigentlich der Kern der Sendung. Und da sind drei Forscher, einer aus Spanien, einer aus Italien, einer aus Deutschland und so im Hintergrund eine amerikanische Sprecherin von Occupy. Und das wird in diesem Feature zusammengestaltet, so könnt ihr euch das vorstellen. Und dann tun sie, ich weiß nicht, 6 oder 7 Punkte aufzählen. Es beginnt mit den 70er Jahren, Staat und dann Punkt, Punkt, Punkt und weiter, welche Rolle der Staat spielt und so weiter. Also das ist wirklich absolut hörenswert. Ich kann es nur jetzt noch einmal so sagen. Und was mir besonders gefällt, ist, dass sowas mittlerweile auch im Deutschlandfunk gesendet wird. Also ich weiß nicht, wie dir es ging, Rudi, aber ich fand das schon ja, sehr gut. Ja, und vor allen Dingen war eine Woche davor ja auch eine Podiumsdiskussion im Deutschlandfunk oder ein paar Tage davor mit Heiner Flassbeck. Und da hatte ich halt die Ankündigung auf dieses Feature gehört, was dann direkt, also ein paar Tage später kam. Und diese Häufung möchte ich es mal nicht nennen, aber diese zeitliche Nähe dieser beiden Beiträge war doch schon auffällig. Und dann auch noch zu vernünftigen Zeiten, ne? 7:15 abends jeweils. Ja, das ist natürlich sehr schön, wenn das auch zu Zeiten gesendet wird, wo tatsächlich Leute zuhören. Ich habe einen Hinweis auch, der Vortrag, der von YouTube entfernt wurde, der Kapitalismus und die Gier, ist wieder verfügbar unter der Seite der LMU. Und ich bin gerade dabei, einen Artikel als Zusammenfassung über diesen Vortrag zu schreiben. Ja, sehr gut. Ja, dann haben wir leider noch ein nicht so schönes Thema. Zeile 49. Ich weiß nicht, ob das jeder mitbekommen hat und ob wir da oder der eine oder andere von uns doch vielleicht eine gute Beziehung zu ihm hat, doch nochmal vielleicht jemand mit ihm redet, ob er der AG erhalten bleibt. Die Ansage von Patrick letzte Woche auf der Mailingliste, dass er enttäuscht von den Piraten, die Piratenpartei verlassen hat und auch aktiv nicht mehr in der AG mitarbeiten möchte. Halte ich für einen absolut schweren Verlust für die AG und das stimmt mich sehr traurig. Ja, ich teile dein Bedauern über diese Entscheidung. Ja, sehr, sehr schade. Aber vielleicht, ich habe noch Hoffnung. Er hat ja das ganz lyrisch geschrieben, Marina-Metaphern, nautische Metaphern und so weiter. Ich habe gedacht, ich habe es dann aber unterdrückt zu schreiben. Naja, also das Schiff kann man ja eigentlich nicht mitten auf höchster See im heftigsten Sturm verlassen. Also man muss ja schon warten, bis man im nächsten sicheren Hafen anlaufen und dann kann das sich ja nochmal überlegen. Also ich denke, wenn sich die Wogen erstmal glätten, überlegen sich das viele auch nochmal. Was die Woche noch interessant war, waren doch Austritte von namhaften Piraten, Markus Dränger, dann Cornelia Otto ist Mitarbeiterin von dem linken ehemaligen Vorsitzenden, wie hieß denn der? Ernst geworden. Und Katascha, glaube ich, jetzt hat heute Nachmittag bekannt gegeben, dass sie ab jetzt seit 3 Tagen für Compact arbeitet, für die NGO. Das sind doch, ja, also die Abwanderungswelle von sehr guten Leuten setzt sich weiter fort. Was ich nicht ganz, was mir an Patricks Entscheidung nicht ganz klar ist, inwieweit das die Arbeit der AG beeinflusst. Also warum er bei uns nicht mehr mitarbeiten möchte. Ja, da müsste jemand mal mit ihm sprechen. Wer hat denn den engsten Kontakt zu ihm? Ich nicht. Ich habe einmal in 2 Jahren mit ihm telefoniert. Also dann doch wahrscheinlich du hier. Was? Wegen mir auch eher du. Das hat ja keiner mit Patrick privaten Kontakt gehabt. Außerhalb von hier von Mumble und von Mailinglisten. Nö. Kommt er aus Bielefeld? Aus Berlin. Ja, Dani, bitte. Ein kurzer Punkt. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, gab es ein TTIP-Leak. Und dieses TTIP-Leak, das haben wir jetzt zum ersten Mal konkrete Dokumente, wo wir uns drauf beruhen können. Es sind da sehr viel mehr wirtschaftspolitische Dinge drin, Dinge, die IT und IT-Wirtschaft betreffen. Und all zu diesen Themen haben wir jetzt die Möglichkeit, einen Blogpost zu schreiben und was dazu zu sagen. Außerdem wird darüber nachgedacht, wir haben eine Anfrage gestellt an den Bundestag, dass die das übersetzen, aber vielleicht auch unabhängig, dass wir eine eigene Übersetzung davon online stellen, welche dann Menschen die Möglichkeit gibt, sich über TTIP zu informieren, was denn da jetzt wirklich Sache ist. Weil nach Chlorhühnchen und Genmais sah das nicht unbedingt aus. Da sind ganz andere Problemfelder, die sind aber noch nicht öffentlich kommuniziert. Wir hätten jetzt zum Beispiel die Möglichkeit, auf Problemzonen wie zum Beispiel die Subventionen, also Partnerschaften, die besonders im mittelständischen Bereich mit regionalen Sparkassen laufen, wo kleine mittelständige Unternehmen von gefördert werden und wo die ihr Geld herbekommen, das alles wird mit TTIP angegriffen und in Frage gestellt. Und es wäre toll, wenn Piraten, welche sich mit diesem Thema auskennen, dazu was sagen können, dazu tolle Blogbeiträge und Pressemitteilungen formulieren. Aber das auf der Bundeswebsite und da ging es aber um CETA und nicht um TTIP. Richtig, aber das interessante Leak war das, was in der Zeit war, aber dazu haben wir noch gar kein Wort gesagt. Aber wir haben halt jetzt die Möglichkeit, was dazu zu sagen. Aber es geht um CETA, richtig? Nein, es geht um TTIP. Ja, wo sind die TTIP-Dokumente? Im Piraten-Wiki zum Beispiel. Könntest du mal bitte einen Link unten reinposten? Eins. Ja, das ist schon alt, ja, das kenne ich schon. Ja, aber trotzdem hast du noch keinen Blogpost dazu. Ja, da ist auch, steht auch nichts Tolles drin, was man irgendwie, ne? Ist halt bla. Was? Da kannst du alles reininterpretieren. Ja, und die möglichen negativen Folgen sollten wir als Piraten vielleicht mal ausformulieren und vielleicht mal auf unsere Webseite stellen. Wir wollen, dass Menschen sich damit auseinandersetzen und sagen, oh, das ist ein Problem, wenn da jetzt das passiert, weil dann könnte, TM, das und das passieren. Piraten warnen vor Gefahren. Interessant ist ja, dass das Chapter, das erste Section gleich Liberation of Investments heißt. Also ich meine, da sind einige interessante Dinge drin. Also wir haben jetzt drei Hauptthemenbereiche herauskristallisiert. Das eine Themenbereich sind Menschenrechte, weil es interessant ist, da werden neue Reiserechte, also grundsätzliche Bürgerrechte für Unternehmensmitarbeiter postuliert. Sowas gab es in der extremen Form bisher noch nicht. Hallo, habt ihr denn keine Science Fiction gesehen, was das impliziert? Ja, das ist ja die Menschen innerhalb der Mauer, die Menschen außerhalb der Mauer und die Menschen, alle Menschen sind gleich, aber einige sind gleicher, ist es. Und das sind durchaus Probleme, die wir adressieren müssten. Und gerade dieser Angriff auf die Sparkassen, der da drin steckt, das ist die Grundfeste, auf der die Beschäftigung hier in Deutschland steht, ist eben gerade dieses Sparkassensystem, wo halt eben der Mittelstand sich noch mit Kapital versorgen kann. Das gibt es in anderen Ländern in dieser Form nicht und das wird in Deutschland auch abgeschafft werden. Die Angelsachsen fordern von uns schon lange bei jeder Diskussion, dass die deutschen Unternehmen sich an den Kapitalmärkten versorgen sollten mit Kapital und nicht über Kredite von Banken. Dann muss man sich halt überlegen, dass das Hauptargument, mit dem die in die Öffentlichkeit gehen, irgendein Wachstum von 0,05% sind, was dann laut dieser Studie eh nicht stimmt. Und wenn man dann das in Kontext setzt mit diesen Regelungen und den Folgen, welche für unseren Mittelstand dann dabei herauskommen würden, dann mal gute Nacht. Ne? Und es ist halt unsere Aufgabe, genau diese Verbindung zu ziehen. Und zu sagen, hey, Moment mal, was soll denn der Scheiß hier? Hier werden wir doch über den Tisch gezogen. Also Wischer hat gesagt, dass er nichts wirklich Brandheißes darin gefunden hat. Was sollen wir denn da machen? Wir können nicht einfach zusammen. Also jetzt mal ganz ruhig. Also was heißt nicht? Ich glaube nicht, ne? Dass es halt gelesen hat. Ich hab das schon mal gelesen, aber das ist halt das ist halt Rechtsgeschwafel, ne? Das ist ja, gerade kein Rechtsgeschwafel. Das hat fundamentale Auswirkungen. Einfach zu sagen, es hat Rechtsgeschwafel, da bin ich ein bisschen fassungslos. Na, Arne, du musst das ist für mich ein Text, der schwer zu verstehen ist, ganz einfach. Er ist inhaltlich schwer zu verstehen. Und dann da was rauszuziehen, wo jetzt der Punkt ist, wo es jetzt blöd ist, wo man jetzt drauf achten muss, ist nicht ganz einfach. Wenn du es besser kannst, bitte, viel Spaß. Gibt es in der Zwischenzeit eine Übersetzung davon? Nein, eben nicht. Es gibt diesen englischen Text und es gibt eine Anfrage von uns an die Grünen. Das finde ich sehr gut, diese Anfrage, weil das sind solche Sachen, damit kann sich durchaus der wissenschaftliche Dienst auseinandersetzen. Das war ja auch mit dem Brief drin, ich habe den gelesen. Also das ist wirklich kompliziertes Wirtschaftsrecht, denke ich. Da durchzuschauen, da braucht man schon ein bisschen Background, auch im Wirtschaftsrecht. Ja, aber ich sehe hier allein hier in dem Channel schon mindestens 4 Leute, welche Wirtschaftsrecht eigentlich in der Uni gehabt haben. Oder irre ich mich da? Und der Stefan. Also das sind die Sachen, die mir auf den ersten Blick aufgefallen sind. Und deswegen würde ich euch halt auch schon bitten, also wir haben außerdem für diesen Punkt, also auf diesen Punkt hin, auch die Fraktion in NRW angesprochen, dass die das federführend machen, ja. Also wäre von euch halt eben, aber Unterstützung wäre wunderbar, ja, weil wenn ihr dann schon Stichpunkte und so weiter, in welche Richtung, das macht das Ganze einfacher. Aus welchem Punkt siehst du das mit diesen Sparkassen? Welcher Unterpunkt ist das diesbetrefflich? Mensch. Investment. Und der Punkt 6, Financial Services. Also wenn du mir ein, zwei Sektionen gibst, wo du sagst, da gibt es Absätze, die dringend übersetzt werden möchten, kann ich da einen Teil übernehmen. Das wäre cool. Moment, ich poste mal gerade, ich suche gerade mal das Pressepad raus. Weil dann könnten wir es vielleicht einfach auch, ihr euch einen Teil schnappt und den dann übersetzt und dazu dann auch den Blogpost schreibt. Wäre das gangbar? Also ich würde konkret anbieten, eine Übersetzung anzufertigen. Von ein, zwei Seiten. Hier ist das Pressepad, da sind die Pads drin verlinkt und auch der Erklärungstext. Arne? Ja? Bist du schon fleißig am Lesen? Ich bin gerade am Überfliegen, ob mir direkt was auffällt. Das ist top. Ja, also in dem CETA-Leak ist halt nur der Teil mit Intellectual Properties drin, ne? Es geht um den TTIP-Leak. Ja, Augenblick, ich muss gerade das andere abschalten. Ja, ich fand den CETA-Text auch nicht ergiebig, Wischer. Da bin ich ganz bei dir. Da standen eigentlich nur Sachen drin, die ich komplett erwartet hätte. Ja, haben wir noch irgendwas für den offiziellen Teil der Sitzung? Sonst würde ich jetzt einfach diesen Teil schließen. Nee, mach mal. Gut, dann danke ich allen für die Teilnahme an der heutigen Sitzung. Es ist 21.52 Uhr, heute am 5. März 2014. Wir verabschieden uns aus der wöchentlichen Sitzung der AG Geldordnung und Finanzpolitik und wünschen allen noch einen schönen Abend. Bis nächste Woche. Ciao. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @Krähennest mit AE.